rote Haare, weißes Kind, in dem Kleide Löcher sind, zeigen mir die Ärmlichkeit und die Schönheit. Ich, Armseliger, der schreibe, seh in deinem kranken Leibe Sommersprossen überstreut seine Lieblichkeit, schreitest in Pantinen hin, wie die Märchenkönigin sich auf dem Kothurn bewegt, den sie trägt. Würde man die kurzen Fetzen durch ein Hofgewand ersetzen, das in langen Falten schleifte, deinen Absatz streifte, sähen anstatt Loch und Flicken Lüstlinge, die gierig blicken, goldne Zwickel hoch am Bein, glänzend fein, würden über lose Schleifen sündhaft unsere Augen schweifen und die Brüste zum Entzücken uns anblicken, würde deine Hand sich zieren, deine Kleider aufzuschnüren und nach kecken Fingern schlagen, die es wagen, Perlen von dem reinsten Lichte und von Herrn Bello Gedichte, die Galane in den Ketten dir geboten hätten. Alle Reimeschmiede hier widmeten die Verse dir, würden deinen Schuh zu sehen unter Treppen stehen. Hätte mancher Page dann, Dichter auch und Edelmann, deine Frische, die versteckt, gern entdeckt. In den Betten viel geküsste, Küsse mehr denn Lilien, müsste mehr als ein Valois den Willen dir erfüllen. Du indes musst betteln gehen, bei Vefur auf Schwellen stehen, mit den Resten, die dort liegen, dich begnügen. Scheu dein Blick den Schmuck begehrt, der nur 20 Groschen wert. Ach, verzeih, ich kann nicht wagen, ihn dir anzutragen. Gehe denn, geschmückt alleine, ohne Duft und Edelsteine, von der nackten Magerkeit, meine Schöne alle Zeit.